Willst du Ungläubige an diesem Ort? Ja. Ich wollte einmal unserem Pfarrer singen. Warum bist du nicht in die Messe gekommen? Schämst du dich, Gott einen Besuch zu machen? Elsa, ich bin gekommen, weil Panis im Sterben liegt. Panis? Ja. Unser armer Panis stirbt. Hat er dich geschickt? Nein. Fanny. Sie ist auf dem Bahnhof und erwartet ihren Sohn. Du weißt doch, dass er in der polytechnischen Schule ist. Er ist mein Patenkind. Ja, natürlich weiß ich es. Ich habe ihn ja getauft. Wer behandelt Panis? Dr. Felicien. Das Herz, sagt er. Eine Folge des Anfalls vom vorigen Jahr. Gestern Abend hat es ihn wieder gepackt. Und diesmal viel Ärger. Manchmal verliert er das Bewusstsein. Felicien meint, dass es plötzlich aus sein kann. Deshalb dachten wir, es wäre gut, wenn du... Ja... wenn du ihm die Beichte abnimmst. Weiß er, wie es um ihn steht? Ich glaube schon. Heute Morgen, in einem lichten Moment, hat er uns alle kommen lassen, um uns Adieu zu sagen. Escarte Figue, Monsieur Brun und mich. Gut, ich komme. Du darfst es ihm aber nicht sagen. Ja, wie soll er mir beichten, ohne dass ich ihm etwas sage? Ich meine, er soll nicht wissen, weshalb du gekommen bist. Ja, wenn ich ihm die Hostie und das heilige Öl bringe, wird er doch wissen, warum ich komme. Eben deshalb. Das könnte ihn erschrecken. Der Doktor hat gesagt, dass ihn die geringste Aufregung töten kann. Mach ihn doch glauben, dass du zufällig vorbeikommst und ihm nur guten Tag sagen willst. Und langsam, so nach und nach, bereitest du ihn vor. Also ich glaube, das wird besser sein. Ich weiß, Elsa, dass ich von dir eine Unwahrheit verlange, aber glaub mir, es ist besser so. Wie geht's Panis? Er spricht nicht mehr. Kein Wort, keine Geste. Gerade vorhin war der Doktor da. Was hat er gesagt? Er wird gleich wiederkommen. Er wird ihm eine Injektion geben. Er meint, es ginge vielleicht noch ein paar Tage, aber sicher ist es nicht. Ah, ist gerade viel. Haben Sie gehört, Monsieur Brun? Er bewegt sich. Panis? Hast du etwas gesagt, Panis? Bagage. Bagage, hat er gesagt. Gott sei Dank, es geht ihm besser. Aber er bewegt sich ja gar nicht. Vielleicht spricht er im Delirium. Vielleicht träumt er. Delirium. Träumen. Ich habe nicht einmal Fieber. Ich bin kalt. Kalt wie eine Hundeschnauze. Und warum beschimpfst du deine Freunde? Weil sie unnütz herumstehen und weinen. Es ist schon nicht lustig zu sterben und gar, wenn man die anderen weinen sieht. Recht hat er, recht. Aber wer weint denn überhaupt? Und wer stirbt denn überhaupt? Scheinbar ich. Der lacht wie in einer Schnapsbude. Lass ihn doch lachen. Ich wollte euch doch alle noch einmal lachen hören. Das freut mich. War der Doktor wieder da? Ja, er war wieder da. Und ich habe ihn nicht einmal gehört. Er wollte sie nicht aufwecken. Sagen wir, Liebe, ich war nicht bei Bewusstsein. Wenn man schläft, ist man nie bei Bewusstsein. Wenn ich schlafe, höre ich überhaupt nichts. Stellt euch vor, also vorige Woche, ich schlafe wie ein Sack. Wer kommt? Ja, erzähl uns jetzt Witze. Das ist der richtige Moment. Ich glaube, es geht mir viel besser. Ich atme freier. Atme fest. Die Luft ist das beste Heilmittel. Die Luft reinigt alles. Ich glaube, du bist gerettet. Also, gerettet ist übertrieben. Hör mich an, Felix. Nein, ich will nichts hören. Aber ich will dir meinen Standpunkt klar machen. Lass sie doch reden. Er bekommt ohne dies keine Luft mehr und du fällst ihm immer in die Rede. Wenn ich ihm aber etwas Interessantes zu sagen habe. Mach dich nicht immer so wichtig. Besonders heute. Wer stirbt hier? Du oder er? Na, natürlich er. Also, bisschen Achtung vor dem Sterbenden, wenn ich bitten darf. Was, wieso denn? Panis sieht aus wie's Leben. Das ist das Merkwürdige. Ich bin ein Sterbender und man sieht es mir nicht an. Also ganz aufrichtig. Du glaubst wirklich, dass es zu Ende ist? Ja, das glaube ich. Und wenn schon, einmal muss es ja sein. Ihr werdet auch sterben. Ihr betrachtet den Tod als einen Unglücksfall, als eine persönliche Katastrophe, die mich persönlich überfällt. Das ist Unsinn. Der Tod ist so selbstverständlich, dass er fast eine Formalität ist. Ich bin nur der Erste, der geht. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich nicht mit eurem Leichenbegräbnis gehen werde, was mir aufrichtig gesagt viel Kummer gemacht hätte. Ich werde mit meinem eigenen gehen. Besser gesagt, man wird mich tragen und alle werden mich grüßen. Oh, hör doch schon auf. Hast du denn keine Angst vor dem Sterben? Natürlich habe ich keine Angst. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Das Sterben macht mir gar nichts. Etwas Kummer habe ich, aus dem Leben zu gehen. Ja, also das verstehe ich nicht. Du verstehst doch nie etwas. Ich verstehe es ja gut. Er will sagen, dass es ihm nichts macht, tot zu sein, dass ihm aber etwas fehlt, wenn er nicht mehr lebt. Das ist sehr gut erklärt. Nicht wahr, Monsieur Brun? Es macht mir großen Kummer, dass ich meine Frau nicht mehr sehen werde. Meinen Sohn und euch. Es macht mir Kummer, nicht mehr deinen guten Schnaps zu trinken, Cäsar. Nicht mehr mit euch zu spielen. Apropos, als mir so schlecht wurde, habt ihr weitergespielt? Nein. Diese Partie müsst ihr beendigen, mir zu Ehren. Und an meiner Stelle soll Hippolyt spielen. Ich habe in der letzten Zeit schon sehr schlecht gespielt. Es wäre gut, wenn ihr euch einen anderen Partner suchtet. Beruhige dich, Panis. Mach dir keine Sorgen. Wir haben schon einen anderen Vierten. Wart doch wenigstens, bis er tot ist. Ich wollte ihn ja nur beruhigen. Ja, der Pfarrer. Grüß dich, Elsea. Seit Monaten habe ich dich nicht mehr gesehen. Guten Tag, César. Guten Tag, Felix. Guten Tag, Elsea. Wie geht es dir? Ja, mir geht es gut. Nur wäre es mir lieber, wenn ich euch sonntags bei mir in der Kirche sehen würde. Du kannst ja auch nachmittags zu uns kommen. Karten spielen. Schweig. Ich würde auch noch der Teufel holen. Und, Bernice, was fehlt dir denn, mein Lieber? Bist du krank? Ob ich krank bin? Ich glaube, ja. Aber du, mein guter Elsear, du schwindelst. Bernice, ein Pfarrer schwindelt nicht. Wie kommst du denn auf so eine Idee? Weil du so tust, als ob du etwas nicht weißt, das du sehr gut weißt. Wer beweist dir, dass ich etwas nicht weiß? Wer soll es mir beweisen? Du kommst zufällig her. Aber ja, zufällig. Ganz, ganz zufällig. Nein, nein, nicht ganz zufällig. Den Zufall, der dich hergeführt hat, kenne ich. Hat rötliches Haar und Augen wie die Chinesen. Dein Zufall heißt Fanny. Siehst du, wie du dich irrst? Er heißt nicht Fanny. Aber nehmen wir an, es wäre so. Wenn deine Frau in die Messe gekommen wäre und ich ihr ein paar freundliche Worte gesagt hätte. Oh, selbstverständlich, das wäre nichts Außergewöhnliches. Gut, gut, ich habe sie gefragt, wie es dir geht. Und habe gesagt, wie geht es diesem Heiden Panis, der nie zur Messe kommt, der so viele Sünden hat wie ein Gassenhund Flöhe. Und wenn sie mir gesagt hätte, es geht ihm nicht gut, du könntest ihm gelegentlich guten Tag sagen, ist das vielleicht ein Verbrechen? Nein, Elsea, das ist bestimmt kein Verbrechen. Du bildest dir vieles ein, du bist gar nicht so krank. Aber wenn du wirklich glaubst, dass deine letzte Stunde gekommen ist, dann kannst du ja, weil ich zufällig hier bin und weil du in so guter Stimmung bist, dann kannst du ja beichten. Eben, beichten? Daran ist ja noch keiner gestorben. Ja, da mir gar nichts fehlt und da ich mich von Minute zu Minute gesünder fühle, kann es mir nichts schaden, wenn du mir die letzte Ölung gibst. Anis, mit diesen Dingen macht man keine Scherze. Wer macht denn Scherze, du oder ich? Wenn du willst, dass ich beichte, wenn du glaubst, dass es dringend ist. Ja, so etwas ist immer dringend. Aber wenn du ehrlich bist, wirst du zugeben, dass es bei Felix oder César nicht so dringend ist. Ah, das gebe ich zu. Also gut, beichten wir. Nein, nein, nein, nein, nein, bleib doch hier. Müssen wir unbedingt allein sein. Nein, die ersten Christen beichteten vor der Menge, aber das waren Heilige. Und Heilige haben nicht viel zu beichten. Ich bin kein Heiliger, aber ich möchte, dass ihr hier bleibt. Also, S.R., frag mich. Bernice, jede Beichte ist eine ernste Angelegenheit. Soll ich vielleicht meinen steifen Hut aufsetzen? Ich wünsche vor allem, dass du weniger lustig bist. Jetzt schreit er mit einem Toten. Noch nicht, César. Wenn ihr die Heiligkeit des Augenblickes nicht fühlt, dann gehe ich. Ja, Elsa, es ist besser, du gehst. Du regst uns auf. Wenn ich nicht eine Pflicht zu erfüllen hätte. Na, also, erfülle deine Pflicht. Gut, mein Sohn. Ich werde dir die üblichen Fragen vorlegen. Höre mich gut an. Mein Sohn. Ich bitte dich sehr, wenn du mich meinen Sohn nennst, dann muss ich lachen. Wie soll ich dich denn sonst nennen? Bernice. Gut, wenn du willst. Bernice, wiederhole die Worte. Segne mich, mein Vater, weil ich gesündigt habe. Segne mich, mein Vater. hole Wein und Gläser. Ja, gleich. Die arme Fanny, was wird aus ihr werden? Eine Witwe wie du und ich. Aber sie ist doch erst 38. Und Marius, der Sohn Césars, weißt du, wo der steckt? Sprich mir nicht von diesem Individuum. Das letzte Mal, als er nach Marseille kam, vor 12 Jahren, da hat ihm sein Vater für immer das Haus verboten. Man sagt, dass er im Gefängnis war. Mein Gott, dieses Unglück. Honorine, ja. Gib uns ein Glas Wein. Ja. Mir ist es kalt über den Rücken gelaufen. Und Sie, Monsieur Brun, wie fanden Sie die Situation? Wenn ich persönlich auch an nichts glaube, so hat die Zeremonie doch einen beruhigenden Eindruck auf mich gemacht. Ich möchte fast sagen, einen erhebenden. Da kommt Fanny und Cesario. Da seid ihr noch alle. Guten Abend, César. Guten Abend, Monsieur Brun. Was macht... Wie geht's, Papa? Der Pfarrer ist bei ihm. Fanny, geh doch gleich zu ihm hinüber. Ja. Fanny. Bernice. Meine Fanny. Wo warst du denn? Mit Tante Claudine auf dem Markt. Guten Tag, Herr Pfarrer. Guten Tag, mein Kind. Wenn es mir nicht so weh täte, möchte ich am liebsten laut lachen. Sag ihm rasch, dass es mir besser geht und hol ihn her. Wen? Den Herrn, den du vom Bahnhof abgeholt hast. Aber bevor er kommt, muss ich dir noch etwas sagen. Elsea hat mir meine Sünden vergeben, aber eine Kleinigkeit macht ihm Sorgen. Was denn? Das Kind. Bernice muss ihm, bevor er uns verlässt, die Wahrheit sagen. Nein, ich werde ihm nicht sagen. Ich war, solange er gelebt hat, sein Vater und ich will es bleiben bis zu meinem Tod. Soll ich mit einem Schlag alles verlieren? Mein Leben und meinen Sohn? Nein. Herr Pfarrer, das ist bestimmt keine Sünde. Nein, Fanny. Aber hier geht es nicht nur um eine Lüge. Ich weiß, dass dieses Geständnis Bernice sehr schwer fallen wird. Aber stelle dir vor, wenn Marius eine Tochter hätte und dass Cesario, ohne es zu wissen, diese Tochter heiraten würde, das wäre eine Todsünde. Und wer würde dafür büßen? Du, Bernice. Wenn Marius eine Tochter hätte, dann würde ich es wissen. Stelle dir vor, er hätte eine Tochter, ohne es selbst zu wissen. Aber Fanny wäre doch da, um es zu verhindern. Stell dir vor, dass Fanny nicht mehr am Leben ist. Och, stell dir vor, dass du fischen gehst und an deiner Angel ein Autokar hängen bleibt. Stell dir vor, dass mit einem Schlag alle Menschen einäugig wären. Das wäre der Ruin aller Brillenhändler und der Aufstieg der Monokelfabrikanten. Stell dir vor, stell dir vor. Meine Voraussetzungen sind nicht so albern wie deine. Nein, ich werde ihm nichts sagen. Und wenn es mich 2 Jahre Fegefeuer kostet. Und wenn du mich mit deiner fixen Idee noch lange quälst, dann drehe ich mich zur Wand und sterbe sofort, damit die Sache ein Ende hat. Beruhige dich, Bernice. Und denk vor allem nicht ans Sterben mit deiner Todsünde. Ach, deine sogenannte Absolution war also nur Firlefanz. Du bist wütend, Bernice. Du wirst noch einmal beichten müssen. Aber ich freue mich, dass es dir besser geht. Gott will dir die Kraft geben, dich zu besinnen. Er ist wohl der Meinung, dass deine Beichte nicht vollständig war und will dir noch einige Tage, vielleicht sogar einige Wochen oder Monate Zeit lassen, damit du ihn richtig begreifen lernst. Ich komme morgen wieder. Und wir werden schon ein Mittel finden. Mama? Ja? Kannst du einen Augenblick hinunterkommen? Ja, gut. Ich komme gleich wieder, Bernice. Komm, Fanny. Ich begleite dich. Wie geht es dir, Papa? Cesario. Sag mir einmal... Warum bist du eigentlich hier? Ist die Schule gesperrt? Ist der Direktor gestorben? Hat man dich an die Luft gesetzt? Nein. Ich bin hier, weil mein Ma telefoniert hat, dass du krank bist. So ist's recht. So muss man reden. Und ich wette mit dir, dass du dein Galakostüm mit dem Zweispitz mitgebracht hast, um mir die letzte Ehre erweisen zu können. Nein, ich habe die Sache nur zufällig mitgebracht. Oh, Gott sei Dank. Einer, der die Wahrheit spricht. Der einen Kranken nicht mit einem Trottel verwechselt. Ich danke dir, mein Kleiner. Obgleich ich fühle, dass ich einen Aufschub bekommen habe, um ein Testament zu machen. Papa, lass doch diese Sachen. Oh, nicht das Testament beim Notar. Das ist gemacht. Schon lange. Ich meine, mein moralisches Testament. Ich möchte dir noch Ratschläge für dein weiteres Leben geben. Ich möchte dir sagen, was ich gerne niedergeschrieben hätte, wenn ich nicht so unwissend wäre. Aber wir haben ja noch Zeit. Denn jetzt bin ich wirklich müde. Und ich möchte ein wenig schlafen. Und ich möchte, dass du bei mir bleibst. Hier an meiner Seite. Ja, das tue ich gern, Papa. Es kommt dir egoistisch vor, dass ich dich bitte, hier zu bleiben. Ach, nein, es freut mich, hier zu sein. Bei dir. Schlafe. Der Schlaf wird dich stärken. Schlafe. Mein guter Alter. Papa. Sie sind es, Herr Pfarrer. Ich hoffe, dass ich dich nicht störe in deiner Einsamkeit, aber da ich gerade einen Spaziergang machte, dachte ich... Bemühen Sie sich nicht, Herr Pfarrer. Nehmen Sie Platz. Danke. Ich habe Sie erwartet. Wo ist dein Sohn? Er fischt mit Dr. Agostini. Und wann fährt er wieder nach Paris zurück? Leider bald. Ist der Direktor seiner Schule noch gar nicht ungeduldig, jetzt einen Monat vor den Abgangsprüfungen? Oh, doch. Aber er weiß, dass Cesario hier fleißig arbeitet. Nach dem Unglück, das mich betroffen hat, fühlte sich der Direktor verpflichtet, mir meinen Sohn noch 2 Wochen zu lassen. Du hast ihm immer noch nichts gesagt? Nein. Erinnere dich, was du Banis versprochen hast. Ich habe es nicht vergessen. Du hast wörtlich gesagt, ich habe den Fehler begangen, ich muss ihn eingestehen. Ja, das habe ich gesagt. Und hinzugefügt, da Panis nicht will, dass das Kind die Wahrheit vor seinem Tode erfährt, werde ich sie ihm nach seinem Tode eröffnen. Hast du das gesagt? Ja, so ungefähr habe ich es gesagt. Also, worauf wartest du? Auf den Mut, es zu sagen. Fanny, ich habe dich getauft. Ich habe dich im Katechismus unterrichtet. Wie oft hast du bei mir gebeichtet? Ich habe dich verheiratet. Ich kenne dich besser, als wäre ich dein Vater. Und ich liebe dich aufrichtig. Du musst ihm die Wahrheit sagen. Du musst sprechen, bevor er dich verlässt. Erleichtere dein Gewissen und überlasse das Übrige Gott. Ich werde weiße Haare bekommen. Aber ich werde mit ihm sprechen. Morgen. Oder übermorgen. So ist es recht, meine Tochter. Der Herr führe und beschütze dich. Und von mir empfange meinen Segen. Friede sei mit dir. Adieu, meine Tochter. Adieu. Guten Tag, Herr Pfarrer. Guten Tag, mein Sohn. Mama! Mama! Ja? Guten Tag, Mama. Gut gefischt, mein Junge. Herrlich. Schau her. Was soll man nachmittags mit dieser Fülle anfangen? Das fragt eine Dame aus Marseille. Natürlich eine Bouillabaisse. Hast du Hunger? Ja. Bravo. Wenn der gute Papa hier wäre, er würde sich nicht mehr über mein Talent als Fischer lustig machen. Musst du wirklich heute Abend abreisen? Ja, um 9 Uhr. Wegen der Prüfungen. Dass ich 3 Wochen hierbleiben konnte, war ohnehin eine große Ausnahme. Ich dachte, dass du erst morgen Abend oder besser gesagt übermorgen früh in der Schule sein musst. Ja, aber da müsste ich mich sehr abhetzen und es würde mir die Zeit fehlen, alles für die Schule vorzubereiten. Und wenn ich dich bitte, noch einen Tag zu bleiben? Und wenn ich ja sage, wirst du mich morgen wieder um einen Tag bitten. Nein, aber ich habe dir wichtige Sachen zu sagen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ja, ich weiß. Testamentsgeschichten, Großjährigkeitserklärungen. Aber Mama, das kannst du ja alles viel besser besorgen. Nein, nein, ich muss heute Abend fahren. In einem Monat sind die Prüfungen zu Ende und ich hoffe, Primus zu werden. Primus? Ja, der Erste in einem gewissen Fach. Weißt du, allen Schülern des Polytechnikums bietet der Staat Stellungen, wie zum Beispiel Brücken- und Straßenbauingenieure bei den Eisenbahnen, bei der Artillerie. Und der Primus hat das Recht, sich die beste Stellung vor allen anderen auszusuchen. Ja. Dein Vater war immer sehr stolz auf dich. Er sah dich nur als Ersten. Ja, Papa war fein. Es gibt gute Väter, das weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass es noch einen gibt, der so gut wie mein Papa war. Und doch... Was? Und doch... war er nicht dein Vater. Was sagst du? Die Wahrheit. Er war mein Mann, aber nicht dein Vater. Das ist doch nicht wahr. Es ist die Wahrheit. Aber... ich weiß, es wird dir Kummer machen. Das ist doch... du wirst mich vielleicht weniger lieb haben. Das ist doch nicht... du bist nicht der Sohn von Bernice. Ich muss jetzt an gewisse Worte meines Vaters denken. Und deines Mannes. Weil er ja für mich nur mehr dein Mann ist. Er sagte mir, deine Mutter ist keine Frau wie die anderen. Sie ist klug. Sie ist klar und rein. Rein. Das ist das richtige Wort. Ich weiß, wie er über mich gedacht hat. Und er sagte mir, wenn ich ein neues Schiff sehe, frisch gestrichen und blank geputzt, mit weißen Segeln oder eine Wiese mit Millionen von weißen Blumen, denke ich an deine Mutter. Das hat Papa von dir gesagt. Was soll ich jetzt denken, wo ich weiß, dass meine Mutter gelogen hat? Ich habe nicht gelogen. Er wusste es. Was? Du hast ihm alles gestanden? Und er hat dir verziehen? Er hat dich behalten? Nein. Er wusste es, bevor er mich heiratete. Er wusste es vorher? Alles. Ich habe ihn nie belogen. Nur mich. 20 Jahre lang. Ich habe dir niemals gesagt, dass er dein Vater ist. Du hast es mir nicht gesagt. Aber du ließest mich im Glauben. Ihm zuliebe. Er wollte, dass ich schweige und ich habe geschwiegen. 20 Jahre hat er mich aufgezogen, genährt, geliebt. Er hat sich für mich geopfert, obwohl er wusste... er hat nur für dich und für mich gelebt. Dann war er ein Heiliger. Fast. Er war glücklich, sich zu opfern. In diesen 20 Jahren sah ich ihn nur lachen. Und wer weiß noch von dieser Geschichte? Honorin? Ja. Und die Tanten? Auch. Und César natürlich auch. Ja. Eine feine Reklame. Und ich lebte in Unwissenheit dieser Komödie, die sich um mich und mit mir abspielte. Ich kann mir denken, was da getuschelt und getratscht wurde. Der arme Papa muss ja eine merkwürdige Rolle gespielt haben. Cesario! Er hat die Rolle gespielt, die er sich in Kenntnis der Dinge wählte. Täglich dankte er mir, dass ich ihm diesen Sohn geschenkt habe. Ihr hättet mich früher aufklären müssen. Ich habe meinen alten Papa sehr gern gehabt. Ich hätte ihn bestimmt noch mehr geliebt. Ich wäre noch dankbarer für seine Liebe und Güte gewesen. Und der andere? Ich meine, mein richtiger Vater? Hör mich an, Cesario. Ich habe dir ein Geständnis gemacht. Ein Geständnis, das ich teuer bezahlen werde. Ich habe es gemacht, weil der Pfarrer es von mir verlangt hat, am Totenbett deines Vaters. Man hat mich gezwungen, dir zu sagen, dass du nicht der Sohn von Panis bist. Aber sie haben mich nicht gezwungen, dir alles zu sagen. Wozu auch? Ja, wozu? Ist er tot? Mein sogenannter Vater? Vielleicht. Was soll das heißen, vielleicht? Weißt du es nicht? Bilde dir nicht ein, dass mich dieser Herr interessiert. Sprich nicht so mit deiner Mutter. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich bin nur erstaunt, dass du mir nicht alles sagen willst. Ich will nicht an die Vergangenheit denken. Lass sie ruhen. Ja, vielleicht hast du gute Gründe, mir seinen Namen zu verschweigen. Hast du ihn vielleicht wiedergesehen? Siehst du ihn vielleicht noch? Cesario, du tust mir weh. Sag mir, Mama. Lebt er noch? Ja. Aber ich habe ihn seit 15 Jahren nicht gesehen. Hat er dir geschrieben? Niemals. Und kenne ich ihn? Du hast ihn gesehen. Du hast mit ihm gesprochen vor 15 Jahren. Ich habe übrigens nicht die geringste Lust zu erfahren, wer er ist. Er war wahrscheinlich ein reicher junger Mann, der dich verführt und der dich mit dem Kind sitzen ließ. Es war kein reicher junger Mann. Und als er mich verließ, wusste er nichts von dem Kind. Auch ich nicht. Du gibst also zu, dass dein Verhältnis mit ihm nicht sehr lange gedauert hat. Eine Liebe im Vorübergehen. Das hast du getan, Mama. Nein, Cesario. Ich kannte ihn schon sehr lange. Sehr lange. Er hat mich sehr geliebt. Und du? Du auch? Hätte ich ihn nicht geliebt, würdest du mir jetzt nicht diese ungerechten Vorwürfe machen können. Wenn ihr euch so lieb hattet, warum hat er dich dann verlassen? Das Meer zog ihn fort. Er konnte nicht anders. Es war eine Krankheit. Wie bei Marius. Wie bei Marius. Es war Marius. Cesario, was ist denn los mit dir? Ist ein Unglück geschehen? Ja, ein Unglück. Wo und wem ist das geschehen? Mir. Ich verstehe nicht. Ich bin der Unglücksfall. Bist du krank? Hast du eine Blinddarmentzündung? Nein, ich bin nicht krank. Ich habe mit dir zu reden. Oh, der Herr Graf befehlen, mit mir zu reden. Entschuldige. Ich habe kein Recht, meinem Großvater zu befehlen. Warum sagst du Großvater zu mir? Bin ich so alt geworden? Das auch. Aber ich sage Großvater zu dir, weil du es bist. Wer hat dir das gesagt? Mama. Vorhin. Ah, und das ist das Unglück. Ja. Das ist das Unglück. Merkwürdiges Unglück. Du, willst du mir vielleicht nur die Würmer aus der Nase ziehen? Ja? Sei unbesorgt, das ist nicht meine Art. Nein, dein Freund Elseer, der Herr Pfarrer, dem Papa vor seinem Tod gebeichtet hat, Der bestand darauf, dass man mir die Wahrheit sagt. Papa hat sich geweigert. Aber Mama musste sich dazu verpflichten. Und jetzt... Jetzt weiß ich seit 25 Minuten, dass dein Sohn Marius mein Papa ist. Und deshalb sage ich Großvater zu dir. Was sagst du dazu? Tja, was soll ich sagen? Ich finde vor allem, dass der gute Panis etwas Besseres zu tun gehabt hätte, als zu sterben. Aber sag du doch, was für einen Eindruck auf dich gemacht hat. Macht's dir gar kein Vergnügen, dass ich dein Großvater bin? Ich habe dich aufrichtig gern gehabt. Ja, das weiß ich. Man fühlt so etwas. Ja, und ob Pate oder Großvater, das ändert ja nichts. Na, also ich fühle, dass du nicht sehr begeistert bist, der Enkel eines Wirtshausbesitzers zu sein. Ich bin vor allem nicht begeistert, der Sohn eines Marius zu sein. Eines Mannes, der scheinbar nicht viel in seinem Leben geschaffen hat. Ja, du bist wohl sein bestes Werk. Ach, es ekelt mich an. Warum? Ich weiß es nicht, aber es ekelt mich an. Wo ist er denn, dieser Marius? In Toulon. Er hat eine Garage. Es scheint ihm jetzt ganz gut zu gehen. Und du siehst ihn nie? Ich habe ihn seit 13 Jahren nicht gesehen. Wieso? Toulon ist doch nicht so weit. Für uns beide schon. Warum ist er nie nach Marseille gekommen? Du weißt doch, dass er immer nur aufs Meer wollte. Ah, das weiß ich. Mit 21 Jahren ging er zur Marine. Aber er kam nie hierher, weil er Angst hatte, deine Mutter und ihren Mann zu sehen. Ach, das kann ich verstehen. Er kam ja einige Male unbemerkt. Und ich besuchte ihn auch früher manchmal in Toulon. Dort hat er selbstverständlich eine Frau kennengelernt. Und wenn ich Frau sage, so ist das übertrieben. Ein Stück Mist, das man nicht einmal mit Handschuhen anfassen dürfte. Und er hat diese Frau geliebt? Wahrscheinlich, sonst hätte er nicht mit dir gelebt. Und du wirst mir wahrscheinlich die Existenz von einigen kleinen Brüdern und Schwestern eingestehen. Gott sei Dank, nein. Du bist der Einzige. Ja, Gott sei Dank. Ja, und durch diese Frau kam er dann in schlechte Gesellschaft. Man hörte allerlei Geschichten. Womit du sagen willst, dass er nicht nach Marseille kam, weil er eingesperrt war? Nein. Er hat das Gefängnis vielleicht gestreift. Hineingegangen ist er nicht. Eines Tages habe ich ihm gesagt, entweder du verlässt diese Frau oder wir sind geschiedene Leute. Er sagte darauf, dass er diese Frau gar nicht liebte, aber dass er nicht gestatten würde, sie zu beleidigen, weil sie ebenso viel wert sei wie wir. Und dann war er noch wütend über mich, weil... Weil? Ein Jahr nach der Heirat deiner Mutter kam er von Australien zurück. Panis war verreist und Marius hatte deine Mutter in der Nacht besucht. Aber ich kam noch zur rechten Zeit. Ich bat ihn, sofort abzureisen. Du glaubst, dass, wenn du nicht gekommen wärst... Sie hat ihn sehr geliebt. Zu sehr vielleicht. Dann beruhige dich. Auch sie war der Ansicht, dass er nicht bleiben dürfte. Aber sie war sehr froh, dass ich nicht zu spät gekommen bin, denn sie hätte nicht mehr die Kraft gehabt. Und Marius hat verstanden. Er hat Marseille noch am gleichen Abend verlassen. Und seit dieser Zeit ist er nicht mehr mein Sohn. Vielleicht hast du ihn nicht genügend lieb gehabt. Ich? Marius war mein Alles. Seinetwegen habe ich mich nicht mehr verheiratet. Ich war nicht nur sein Vater, ich war auch seine Mutter. Und wenn ich nicht zärtlich mit ihm war, denn das kann ich nicht sein, hätte er verstehen müssen. Er hat es nicht verstanden. Vielleicht hat er auch an jenem Abend zu viel getrunken. Und da geschah eben etwas, das nicht wieder gut zu machen ist. Im Leben ist alles wieder gut zu machen. Nein, also alles nicht. Ich habe es noch keinem Menschen gesagt, weil ich mich schäme. Als unser Streit auf dem Höhepunkt war, hatte ich eine solche Wut, dass ich ihm eine Ohrfeige gab. Und er hat sie mir zurückgegeben. Ja, mein eigener Junge hat mich geschlagen. Und ein Sohn, der seinen Vater schlägt, ist fast ein Vatermörder. Es hat mir nicht sehr wehgetan. Er hat es auch sofort bedauert. Er stand vor mir mit gesenktem Kopf. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe nur die Tür aufgemacht und er ist gegangen. Und ich habe ihn nie wieder gesehen. Wenn man die Sache genau betrachtet, hat sich bei mir mancherlei verändert. Ich glaubte, der Sohn eines geachteten Kaufmannes und eines anständigen jungen Mädchens zu sein. Und erfahre, dass meine Mutter die Geliebte eines Barkellners oder eines Matrosen war, der sich mit meinem Großvater in der Nacht in seinem Wirtshaus ohrfeigt. Eine schöne Ahnengalerie. Du schämst dich. Ein bisschen. Das geschieht uns recht. Aber was kann ich dafür? Man hätte dich nicht so viel lernen lassen sollen. Nichts war zu gut und zu schön für dich. Natürlich, so ein feiner Herr wie du, der kann leicht sagen, eine schöne Ahnengalerie. Und dein Vater war dir auch Gasthausbesitzer? Ja. Und dein Großvater? Du kümmere dich nicht so sehr um meine Ahnen. Du wirst bestimmt unter ihnen nicht Louis XIV begegnen. Warum sagst du das? Weil ich deine Schnapsflaschen nicht bewundere? Wenn es dich kränkt, musst du mir verzeihen. Es kränkt mich jetzt doppelt, seit du weißt, dass ich dein Großvater bin. Also, dann verzeih mir doppelt. Großpapa. Das erste liebe Wort, das ich von dir höre. Ich reise morgen früh um 6 Uhr. Und ich möchte nicht, dass du glaubst, es habe sich zwischen uns etwas geändert. Wenn ich auch einen argen Schock empfinde und meine Meinung sich über mancherlei Dinge und Leute geändert hat. Vor allem über mich. Ich brauche einige Tage, um mich zu sammeln. Das kann ich verstehen. Trotzdem bin ich froh, dass man dir die Wahrheit gesagt hat. Ja, was gedenkst du nun zu tun? In welcher Hinsicht? Ja, hast du keine Lust, deinen Papa zu sehen? Nicht die geringste. Vielleicht später einmal? Wozu? Ja, wozu? Wozu? Wozu? Könnte man Großmama nicht veranlassen, das Stricken aufzugeben? Warum? Schau dir diesen Koffer an. Der Koffer ist voll gefüllt mit ihren Erzeugnissen. Trikots, dick wie Teppiche und Socken. Na? Schau dir das einmal an. Wonach sieht das aus? Nach wahrer Liebe. Aber mit dieser wahren Liebe schwitzt man im Sommer. Und das ist weder gesund noch appetitlich. Wenn man sich wie du vor eleganten Leuten ausziehen muss. Wenn man baden geht, muss man sich doch ausziehen, oder nicht? Bist du sicher, dass du in die Villa Rose Rouge fährst? Ja. Die Ruhe hier genügt dir nicht. Die Ruhe in der Rose Rouge ist eine andere Ruhe. Ja, natürlich. Hier hast du nur deine Mutter, deine Großmutter, deine Tante, die sich um dich bemühen. Während in der Rose Rouge... Aber nein, Mama. Ich habe in der letzten Zeit furchtbar viel gearbeitet und mein Ziel erreicht. Ich bin Primus und in 2 Monaten muss ich einrücken zur Artillerie. Und ich bin doch schon 14 Tage hier. Und du langweilst dich. Nein. Ich will einen guten Freund besuchen. Wie heißt denn dein Freund? Drommer. Pierre Drommer. Er ist der Drittbeste in der Schule. Du hast ihn übrigens in Paris gesehen. Er hat mit uns gegessen. Es ist der junge Mann, der in dich so verliebt ist. Oh, lass doch die Dummheiten. Deine Geschichte fehlt dir Findungsgabe. Auch hätte ich es verdient, dass du Vertrauen zu mir hast. Warum sagst du mir nicht offen, ich langweile mich hier? Ich habe eine kleine Freundin, ich möchte einen Monat mit dir verbringen an einer stillen Meeresküste und ich würde dir sagen... Du würdest mir sagen, habe ich dich deshalb 20 Jahre lang so gut bewacht, damit du dir mit irgendeinem Frauenzimmer, das nur auf dein Geld spekuliert, die Gesundheit verdirbst? Ganz recht. Und sie kommt aus Paris. Wer? Er, Drommer. Drommer kommt aus Paris. Wie ist die Adresse von diesem Drommer? Du weißt doch, Villa Rose Rouge in Cassis. Rose Rouge, lächerlich, diese Bezeichnung Rose Rouge. Du hast sie ja nie gesehen. Wen? Das weibliche Wesen, dem zu Ehren man die Villa Rose Rouge getauft hat. Ist die Mutter deines Freundes Witwe? Ja. Ah, er lässt sie nicht allein. Er bittet seine Kameraden, ihn zu besuchen. Also damit du beruhigt bist, werde ich ihn bitten, 14 Tage bei uns zu verbringen. Wirklich? Ja, wirklich. Er wird jeden Tag Blumen bringen und jedes Mal, wenn du mit ihm sprichst, wird er rot werden. Ich hab dir schon gesagt, du sollst diese Dummheiten lassen. Haben Sie auch ein Telefon? Nein, Sie haben keines. Und dann werde ich dir doch telefonieren. Es wird schon in der Nähe ein Telefon sein. Du wirst mir nicht telefonieren. Warum nicht? Ach, weil es lächerlich wäre. Ich bin 20 Jahre alt und brauche nicht mehr an der Leine geführt zu werden. Zittere doch nicht immer, Mama, als ob ich noch 5 Jahre alt wäre. Ein Artillerieoffizier kann schon allein ausgehen. Gerade auf einen Artillerieoffizier wartet das Laster an allen Straßenecken. Mama, du sprichst wie aus einem Schundroman. Und wenn ich eine Maitresse hätte, wenn ich dir gestehen würde, dass mich eine entzückende, intelligente, reiche, elegante Frau liebt, deren Stimme mich berauscht und deren exotische Reize meine Sinne benebeln. Das ist ein Schundroman. Du verdienst eine Ohrfeige. Und du einen Kuss. Oh, deine Küsserei, die verfängt nicht mehr bei mir. Pardon, Mama, dieser Trick ist noch nie misslungen. Ach, schau, Mama, ich will mich 10 Tage zerstreuen mit einem Freund, 50 Kilometer von hier entfernt. Und du wirst nicht sterben vor Sehnsucht. Ich werde dir von Zeit zu Zeit telefonieren. Gut. Aber macht keine Dummheiten, sonst... Was sonst? Mache ich auch welche. Hast du verstanden? Selbstverständlich. Du? Ich spreche ernst mit Selbstverständlich. Dir. Selbstverständlich. Aber wenn du schon unbedingt Dummheiten machen willst, dann denk wenigstens an den armen, verliebten Drommar. Sie fischen gern? Hey, Marius! Salut! Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich jeden Tag fischen. Und Sie? Ich möchte es gerne lernen. Ich bin noch Anfänger. Mit Ihrem Schiff könnte man eine schöne Tour machen. Vielleicht kann ich mich einmal in der Garage vertreten lassen. Dann führe ich Sie auf einen großen Fisch zu. Das würde mir eine große Freude machen. Das würde Ihnen eine große Freude machen? Wie komisch Sie das sagen. Wieso komisch? Ja, ohne Akzent. Wenn Sie es mir nicht gesagt hätten, könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass Sie aus Marseille stammen. Ich wurde im Internat in Paris erzogen. Und in Paris gab ich mir große Mühe, meinen Marseille-Akzent zu verlieren. Sie gaben sich Mühe, ihn zu verlieren? Wozu? Weil man sich in Paris über die Marseille lustig macht. Man erzählt sich 1000 Witze. Marius und Olive sind bekannter als Victor Hugo und Zola. Diese Pariser? Merkwürdiges Volk. Aus welchem Viertel in Marseille stammen Sie? Aus der Rue du Paradis, ganz am Ende. 10 Schritte weiter liegt der Prado. Sie müssen reiche Eltern haben. Ja, das sieht man übrigens. Wenn man sich so ein Schiff leisten kann. Und Sie? Sind Sie aus Toulon? Nein, ich bin auch aus Marseille. Mein Vater hat am Quai ein kleines Bistro zum goldenen Anker. Und dieser Anker war mein Unglück. Es scheint aber nicht so groß gewesen zu sein. Wenn ich das Leben vergleiche, das ich hätte haben können, mit dem, das ich jetzt führe, mit 18 Jahren... überfiel mich die Sehnsucht nach dem Meer. Ich bildete mir ein, mein Glück am anderen Ende der Welt zu finden, aber ich fand es nicht. Ja. Sind Sie verheiratet? Nicht ganz. Ich heirate von Zeit zu Zeit, ohne den Bürgermeister oder den Pfarrer zu belästigen. Und Sie? Ich? Ich bin doch noch nicht einmal 20 Jahre alt. Schön ist das. Leicht ist das. Glauben Sie das nicht? Wieso? Es ist doch leicht, 20 Jahre alt zu sein. Ich habe nichts dazu getan. Aber die anderen? Ihre Eltern? Ich habe ihnen nicht gesagt, mich in die Welt zu setzen. Ich auch nicht. Aber ich bin nicht böse, dass ich hier bin, weil das Leben interessant ist. Hm. Haben Sie Kinder? Ja und nein. Ich habe welche und ich habe keine.